yo, yo! Hereinspaziert, meine Damen und Herren, der Royal Bunker und Ghetto Musik präsentieren. Wir sind auf Tour. Zwei unglaubliche Touren. Wir sind auf Tour. Frauenarzt und KIZ. Wir sind auf Tour. Hier geht die Post ab. Wir sind auf Tour. Oh mein Gott. KIZ und Arzt, yeah. Ich bringe meine Atzen und wir fisten eure Fotzen bis zum Schwimmen. Heute wachsen blutige Spektakel im Musikanten. Wir sind auf Tour. Fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour. Spitzen, Fantasien, ausleben. Wir sind auf Tour. Fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour. Clubs abbrennen und Hotels zerstören. Die Presse sagt, ich hätte kein Humor in meinen Texten. Meine Texte sind so ernst, ich würde die Ohren drauf verwetten. Mann, ich gehe mit der Zeit und die Knochen sind alt. Und trotzdem gehe ich besser ab als jeder andere live. Das ist live, ich bin so breit, ich hab mein Blackout vom Hotel. Hab getrunken und gesoffen und gefeiert mit den Fans. Wir grillen ein Kotelett und wir teilen mit den Fans. Denn das Grillen auf Konzerten ist ab heute ein Trend. Wir sind auf Tour, fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour, Spitzen, Fantasien, ausleben. Wir sind auf Tour, fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour, Clubs abbrennen und Hotels zerstören. Shotgun, ich sitz vorne, zwing den anderen, Rage Against the Machine auf. Alle brüllen, mach die Musik aus, scheiß drauf. Raus aus dem Auto, ab auf die Bühne, voll Playback, alles Lüge. Stage Diven war gestern, heute ist Headwalken. Vier verschiedene Met-Sorten auf meinem Brötchen, so lock ich sie Backstage und mache mich nackt. Du willst ein Vorspiel essen, Schlacht, Hardrock und die ganze Lack. Riesengroße Brüste, doch du willst mich nicht. In meinen feuchten Träumen, da stillst du mich. Wir sind auf Tour, fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour, Spitzen, Fantasien, ausleben. Wir sind auf Tour, fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour, Clubs abbrennen und Hotels zerstören. Ich bin ein schlechter Tänzer, sehr guter Rapper. Ich schubse im Takt und hab ein blutiges Hemd an. Scheiß auf den Sound, Hauptsache laut. Ich reite nackig ins Konzert ein auf deiner Braut. Du kannst Backstage duschen, ich nehm mein Bad in der Menge. Gedränge, mir fällt dein Arsch in die Hände. Maxim KIZ, der Kartoffel Adonis. Ich bin wie dein Herz und hör es auf zu schlagen, wenn du tot bist. Boing, Chuck, hey, boing, Chuck. Wir sind auf Tour, fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour, Spitzen, Fantasien, ausleben. Wir sind auf Tour, fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour, Clubs abbrennen und Hotels zerstören. Körper rein in den Club und dann brennt den Club ab, mein Junge. Ja, sauber. Wir sind auf Tour, fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour, Spitzen, Fantasien, ausleben. Wir sind auf Tour, fressen, schlafen, ficken, auftreten. Wir sind auf Tour, Clubs abbrennen und Hotels zerstören. Wir sind auf Tour.